Glauben Sie doch nicht, dass wir auf 1914 zurück wollen. Ich glaube, ich kann alles zusammenfassen, was ich sagen will. Wenn ich über den deutschen Rundfunk eine Parole schreiben möchte, dann die: Wir arbeiten für des Reiches Kraft und Stärke und für des deutschen Volkes Einheit.